lebendig ist mein Gott, der in mir lebt und mich bewegt. Mein Selbst aus Fleisch und Blut, mit Herz und Geist und Seele. Bewegend ist dein Geist, der mich beruhigt und mich erregt, der niemals schläft und immer wacht, mein Hüter Israel. Der heilig ist, bewegend ist dein Geist, das Licht. Gott auferstanden aus Sünde und Tod. Der Geist der Wahrheit macht erkenntlich die Liebe, die nur Gott gehört, gebiert sie neu und macht verständlich Verborgenes der Heiligkeit. Das Heilige im Heiligtum, wo Frieden herrscht und Jesus wohnt, der Lobpreis, der nur Gott gebührt, Anbetung, Frucht und Dank. Die Frucht ist Leben, die Liebe speist. Die Frucht ist Liebe, die das Leben speist. Lebendige Liebe. Lebendes Leben, Geheimnis meines Gottes ist, wie er als Mensch in mir regiert und wirkt, mein König Jeschua Donai. Er bleibt mir Mensch und Gott in eins. Der Herr der Heerscharen liebt die Hoffnung, die siegt und stets vergibt. In seinem Reich ruht die Verheißung, die Hoffnung längst vollbracht. In Jesus lebt die Auferstehung des Vaters, gnädige Versöhnung. Erlösung ist Leben, ist Liebe.